die Fliegen. Wie die Fliegen, sag ich. Aha, da steht einer. Da auf dem Ponton. Allein. Sieht aus, als ob er Uniform anhat. Ja, einen alten Soldatenmantel hat er an. Mütze hat er nicht auf. Seine Haare sind kurz wie eine Bürste. Er steht ziemlich dicht am Wasser. Beinahe zu dicht am Wasser steht er da, das ist verdächtig. Die abends im Dunkeln am Wasser stehen, das sind entweder Liebespaare oder Dichter. Oder das ist einer von denen aus der großen grauen Zahl, die keine Lust mehr haben. Die den Laden hinwerfen und nicht mehr mitmachen. Scheint auch so einer zu sein von denen, der da auf dem Ponton steht reichlich dicht am Wasser. Steht ziemlich allein da. Ein Liebespaar kann das nicht sein, das sind immer zwei. Und für einen Dichter steht er zu dicht am Wasser. Merkwürdiger Fall, der da auf dem Ponton. Ganz merkwürdig. Da. Weg ist er. Ist doch reingesprungen. War also kein Dichter. Stand zu dicht am Wasser und er hatte sie wohl untergekriegt. Und jetzt ist er weg. Ein Mensch stirbt. Und? Nichts weiter. Der Wind weht weiter, die Elbe quasselt weiter, die Straßenbahn klingelt weiter, die Huren liegen weiter weiß und weich in den Fenstern. Herr Kramer dreht sich auf die andere Seite und schnarcht weiter. Und keine Uhr bleibt stehen. Ein Mensch ist gestorben. Und? Nichts weiter. Nur ein paar kreisförmige Wellen beweisen, dass er mal da war. Aber auch die haben sich gleich wieder beruhigt. Und wenn die sich verlaufen haben, dann ist auch er vergessen. Verlaufen. Spurlos. Als ob er nie gewesen wäre. Weiter nichts. Hallo. Da weint einer. Merkwürdig. Ein alter Mann steht da und weint. Guten Abend. Kinder, Kinder, meine Kinder. Warum weinst du denn, Alter? Weil ich es nicht ändern kann. Weil ich es nicht ändern kann. Entschuldigung. Das ist allerdings schlecht. Aber deswegen braucht man doch nicht gleich loslegen wie eine verlassene Braut. Entschuldigung. Oh, meine Kinder. Es sind doch alles meine Kinder. Oho. Wer bist du denn? Der Gott, an den keiner mehr glaubt. Und darum weinst du? Entschuldigung. Weil ich es nicht ändern kann. Sie erschießen sich, sie hängen sich auf, sie ersaufen sich, sie ermorden sich. Heute 100, morgen 100.000. Und ich kann es nicht ändern. Finster. Finster, Alter, sehr finster. Aber es glaubt eben keiner mehr an dich. Das ist es. Sehr finster. Ich bin der Gott, an den keiner mehr glaubt. Sehr finster. Und ich kann es nicht ändern, meine Kinder. Ich kann es nicht ändern. Entschuldigung. Verflucht. Warum rülpsen Sie denn fortwährend so ekelhaft? Das ist ja entsetzlich. Ja, ja, greulich. Berufskrankheit. Ich bin Beerdigungsunternehmer. Der Tod. Ja, du hast es gut. Du bist der neue Gott Tod. An dich glauben sie, dich lieben sie, die Müden. Dich fürchten sie. Du bist unumstößlich. Dich kann keiner leugnen, keiner lästern. Ja, du hast es gut. Du bist der neue Gott. An dir kommt keiner vorbei. Aber du bist fett geworden, Tod. Dich habe ich doch ganz anders in Erinnerung. Viel magerer, dürrer, knochiger. Ja, du aber bist rund und fett und gut gelaunt. Der alte Tod sah immer so verhungert aus. Naja, ich habe in diesem Jahrhundert ein bisschen fetter gesetzt. Das Geschäft ging gut. Ein Krieg gibt dem anderen die Hand. Wie die Fliegen. Wie die Fliegen kleben die Toten an den Wänden dieses Jahrhunderts. Wie die Fliegen liegen sie steif und vertrocknet auf der Fensterbank der Zeit. Ja, aber das Rülpsen. Warum dieses grässliche Rülpsen? Überfressen. Glatt überfressen. Das ist alles. Kinder, Kinder. Und ich kann es nicht ändern. Kinder, Kinder, meine Kinder. Na denn, gute Nacht, Alter. Geh schlafen. Pass auf, dass du nicht auch noch ins Wasser fällst. Es ist vorhin erst einer reingestiegen. Plumps, aus, vorbei. Lass ihn, heul nicht, Alter. Du heulst dich zugrunde. Das war auch nur einer von denen, die nicht mehr können. Einer von der großen, grauen Zahl. Einer nur.